Nochmal zu der Situation der katalanischen Gefangenen. Ja, so kann ich noch ein paar Sätze sagen, aber ich weiß nicht, inwieweit da ihr Bescheid wisst. Da laufen gerade Prozesse und die haben sich ja in den letzten anderthalb Jahren, oder beziehungsweise seit der ersten Spanischen Republik, erst gegen den Franco-Faschismus erhoben, haben dann 40 Jahre Franco-Faschismus gehabt, hatten danach die Hoffnung in Spanien, dass es doch eine Demokratisierung gibt. Das hat sich nicht erfüllt. Und gerade insbesondere die Basken und die Katalanen, auch in Andalusien, in bestimmten Regionen, gab es nach wie vor Widerstand gegen den faschistischen Block, der eigentlich relativ nahtlos nach dem Tod von Franco in die sogenannten neuen Institutionen übergegangen ist. Und das Bemühen auch der Katalanen für mehr Föderalismus und mehr Demokratie, also wurde immer wieder unterdrückt, was dazu geführt hat, dass eine sehr starke Bewegung sich gebildet hat, die mittlerweile Millionen von Menschen in der Lage ist zu mobilisieren. Und da wurde im Oktober 2017 ein Volksentscheid durchgeführt und war erfolgreich. 90% haben sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen, wobei mit massiven Angriffen der Volksentscheid konnte nicht in dem Maße durchgeführt werden, aber trotzdem haben mehrere hunderttausend Menschen daran beteiligen können. Okay, aber jedenfalls ist die Regionalregierung verhaftet worden im Oktober 2017 und in den Wochen danach und hat jetzt es wird in Madrid mit einem Prozess, mit einem Schauprozess konfrontiert, wo zwischen 15 und 25 Jahren Haft von den Staatsanwälten gefordert werden. Interessanterweise gibt es das Novum, dass in Spanien die Vox, das ist also eine neofaschistische Partei, als Nebenkläger auftritt gegen die katalanischen Parlamentarier. Und aber es sind nicht nur Parlamentarier, sondern es sind auch Menschen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich einfach für eine Demokratisierung Kataloniens in Spanien engagieren und einfach keine Chance mehr für eine politische, demokratische Entwicklung in Spanien sehen und deshalb für die Unabhängigkeit eintreten. Es gibt da auch starke linke Kräfte, die KUP, und das ist eigentlich im Großen und Ganzen, weil immer auch der Vorwurf oft kommt, separatistische Nationalisten, es ist eine sehr demokratische, weltoffene Bewegung, die also sich überhaupt nicht als nationalistisch definiert, sondern ihr wird diese Situation eher zugeschoben, weil sie innerhalb des spanischen Staates keine Entwicklungsmöglichkeiten hat, sondern die Repression so massiv ist, dass sie praktisch ja keine andere Möglichkeit haben zu sagen, also innerhalb Spaniens geht es nicht mehr, wir trennen uns und wir machen jetzt unsere eigene Autonomie. Das ist jetzt so, da kann man noch mehr erzählen, aber sonst kann man im kleineren Kreis noch mal darüber reden, aber es war am Samstag war eine Demonstration von Katalanen und nicht nur Katalanen, von Leuten aus Andalusien, aus dem Baskenland. Aus dem Baskenland gibt es auch sehr viel Solidarität gegenseitig. Über 120.000 Menschen haben in Madrid demonstriert. Ja. Und auch bei den Demonstrationen im September, also wo sie halt nochmal den Unabhängigkeitstag feiern, vor dem Spanischen Bürgerkrieg, da mobilisieren die über 1 Million Leute. Teilweise manchmal 2 Millionen Leute. Und dazu muss man wissen, dass die Katalanen sind 7 Millionen Menschen. Wenn man das mal auf deutsche Verhältnisse umrechnen würde, dann wüsste man, was die an Mobilisierung aufbringen und was für ein großer demokratischer Aufbruch da ist. Klar, es ist wie überall, das ist mehrheitlich keine antikapitalistische Bewegung, aber es ist eine antifaschistische Bewegung, ja, die eine antifaschistische Tradition hat und sich auf die auch beruft. Ja, also aus der Zeit gegen Franco zu kämpfen. Ja. Sie haben in den Familien sind sehr viele Väter, Verwandte, also die unter dem Franco-Faschismus umgekommen sind, ermordet worden sind. Also da ist ein hohes Bewusstsein von Antifaschismus und Demokratie und Freiheit vorhanden. Okay, also jetzt nochmal, weil ich selber seit anderthalb Jahren viel zu Katalonien mache und mich selber auch gewundert habe, was ich alles nicht wusste und selber auch in Gesprächen auch immer noch mal hier mit auch radikalen, auch linken Genossen sehr viel Unwissenheit und Vorurteile auch gegenüber der katalanischen Bewegung festgestellt habe. Und ich hoffe, dass sich das doch im Lauf abbaut und man irgendwie auch erkennt, auch wenn es jetzt, wie überall, jetzt nicht die Antikapitalisten sind, aber trotzdem in den Menschen, Millionen von Menschen, die ja für Demokratie und vor allen Dingen für Selbstbestimmungsrecht, was die Grundlage für jeden demokratischen Prozess ist, auf die Straße gehen. Weil selbst, vielleicht noch, Man muss sich mal so vorstellen, da sitzen jetzt bürgerliche Parlamentarier im Knast, die, sag ich jetzt mal parteipolitisch, sag ich jetzt mal durchaus mit der CDU und der SPD eine Ebene haben und praktisch die eigenen bürgerlichen Demokraten, so genannten, ja, lassen ihre eigenen Leute dort im Knast letztendlich auf 25 Jahre irgendwie verrotten, ja, oder verrotten, entschuldige ich, einsperren. Und da siehst du einfach auch die Verlogenheit dieses Systems, ja, dass sie, und wenn es schon so weit ist, das ist eher so die Befürchtung, die ich habe, wenn das in Katalonien durchgeht, dass bürgerliche Politiker zu 25 Jahren im Knast fallen, dann sind wir ziemlich dicht dran, wo Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland in den 30er Jahren sind. Ja? Wenn bürgerliche Politiker abgeholt werden und für 20 Jahre in den Knast kommen können, denn, und jetzt sieht man, wie hier mit Linken jetzt auch schon umgegangen wird, der Rechtsruck setzt sich ziemlich durch. Ja? Und das ist, finde ich, ein deutliches Zeichen, ja, für eine Entwicklung, also weit über rechts hinaus. Ja? Also die Vox, ja, und die PP, das sind im Grunde faschistische Parteien. Ja? Die PP ist entstanden aus 7 Ministern des Franco-Regimes und die sind bis heute in allen politischen, wirtschaftlichen und administrativen Sachen haben die Macht. Ja? Und wenn ich mir die Entwicklung in Italien ankicke, da war es Mussolini, also jetzt, ihr habt ja die Europäische Faschistische Allianz aus Hitler, Mussolini, Franco und Salazar von Portugal und das lebt wieder auf. Ja? Und man kann wirklich nur sagen, Achtung Leute, ja, wenn schon bürgerliche Politiker in den Knast kommen, ja, in einem westeuropäischen Land, dann sind wir dicht an türkischen Verhältnissen. Ja. Okay.